Kundgabe 5066. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.02.1951. Geistige Gemeinschaft. Erhöhtes Wirken. Ein Wirken im Zusammenschluss wird immer größere Erfolge zeitigen, wenngleich eines jeden einzelnen Menschen Arbeit für das geistige Reich gesegnet ist und darum auch jedem meiner Kinder ans Herz gelegt wird, unablässig tätig zu sein in meinem Weinberg. So wie sich aber die meinen zusammentun, um mir zu dienen, wird einer den anderen ergänzen und ihm dort helfen können, wo jener zu schwach ist. Jede Tätigkeit, ob einzeln oder im Zusammenschluss, wird von jenseitigen Lichtwesen unterstützt. Und darum werdet ihr Menschen so geführt, wie es die Lichtwesen als segensreich erkennen und wie es auch für die Seelen meiner Kinder erfolgreich ist. Ihr alle müsstet aneinander ausreifen. Ihr müsstet euch selbst erkennen lernen. Ihr müsstet einer dem anderen als Vorbild dienen, wie ihr aber auch einer den anderen auf seine Fehler aufmerksam machen sollet, jedoch in Liebe und geschwisterlicher Fürsorge, auf dass einer dem anderen zur Höhe verhilft. Ich brauche ein Heer starker Streiter, die für mich eintreten vor der Welt, wenn ein Bekennen von euch gefordert wird. Und diese Streitkräfte sollen sich schon vorher fester zusammenschließen, auf dass nicht der eine oder der andere überfallen und kampfunfähig gemacht werde durch den Einfluss meines Gegners, auf dass nicht der eine oder der andere im geistigen Streben nachlasse, weil ihm jede Betätigungsmöglichkeit fehlt, die er allein oft nicht erkennt. Der geistige Zusammenschluss der Meinen erhöht auch die Kraft des Einzelnen. Er ersieht gleichsam die Auswirkung meiner Gnade und Liebekraft an seinen Geschwistern und strebt selbst die möglichste Vervollkommnung an, von meinem Liebegeist getrieben, der sichtlich wirket, wo die Meinen versammelt sind, in meinem Namen. Euch allen sind aber auch Aufgaben gesetzt, denen ihr gewissenhaft nachkommen sollet, auch eure eigene Umgebung wieder auf den Weg des Lichtes zu bringen, den sie verlassen oder noch nicht gefunden haben. Ein jeder soll wirken in seinem kleinen Kreise. Amen.